Die Lutschenschuppen einzeln ausficken will ich dir, du Geilforelle, brunft der ältliche Quapp und zieht sich schwerfällig den Sack über die Eichel. Ja, du glibbernille Fischpenis, brunftliche Quappe, gib mir deinen Sex, röhrt die Hommingberger Gepardenforelle häutig mit einem Blubber voll Popismata zurück, in denen teite Drallen wippen, Fischtitten, meersteif kloppige Samentaschen, die Joch über algeotzten Leichen, seifig verbohrte Schwimmlabien in einer Eierjauche voll salzem Geilodel. Während Tropfe Präputiumsringe sich blasigt in warme Schlücklöcher atzen, gründelt das spermatriefende Blasmaul wollüstig in seine Backenschlappen. Ah, ribiesel mich, Spritz, in meine milchhungrige Nache, du Schankerogenpapst, murmelt sie verkitzlert. Drip, drop, drip, drop, drop, drop, drop, drip, drop, drip, drop, drop, drop, drop, drip, drop, drip, drop, drop, drop, drop. Opake Perlen scheißen wundermild aus der Zervixritze ab, in der schon umgezählt halblunge Riemenschlacken sintern. Abgespritzte Bartfäden rüsseln bohrig über einen pintdicken Obernippel, auf Zwischenriffen keuchpolstern und in Kavernen voller Fischem Geilschmand. Die Krusten vermuschelte Tidenfutt, bipperig gegen den Samen Fischpenis gekeilt, schubert die Hommingberger Gepardenforelle nach dem Abendspritz. Doch der Blasentange Seehengst kann da nur buffen. Meine marine Suppe soll ich dir in den Eiersack löffeln, du zweitmeist angeklickte Korallenhure. Dich durchnagelte Grillschlampe limnisch in deinen tropfnassen Wichsberg dengeln. Ich will dich vor mir Schwänzel tanzen sehen. Schnorchel mich aus, du linkfisches Sielmännchen. Keiler und Keiler simst die kaltblütige Klimaxfrequenz. Ihre Fotzflossen stacheln schon, der Quapp riemt und riemt. Eine Vorlaufe Fischbrühe des onanierenden Pupfischs. Von der dritten Strömung untermischt die Labe. Die Hommingberger Gepardenforelle und der Quapp tauchen ab in bohrem Kreisch. Immer Ratzinger verpilzt sich ihr gemeinsames Kloaken. Wella! Wella, sprudelt sie ohne jeden Zander, und immer froscher nimmt er sie, verpasst den Strullenbarten einen Zilpzalp, setzt da einen untermeerischen Schleimgriff und auch einen prangvoll Tuff. Ganze Laken buttet er über sie. Eine Tsunami flutet ihre Schwimmblase. Unablässig pumpt er eiweißen Zagelschleim in die tauchtiefe Planktonspalte, der im Schnief die Kiemen keiteln. Ah, es ist vorbei. Die beiden Geilfische entmannen sich ungeschlacht, grützen ihre Rochen auf und orgeln verblasen in den Konus.